2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von DK. Von der CDU, SPD bis hin zu den Grünen und der Linkspartei. Alle drehen gerade komplett durch. Seit dem offen ausgetragenen Streit zwischen Trump und Zelensky im Weißen Haus lautet die neueste Erzählung aus der liberalen Märchenwelt etwa so. Die USA unter Trump hätten die angeblich regelbasierte und wertegeleitete westliche Ordnung aufgekündigt. Der entscheidende Konflikt unserer Zeit verlaufe nun weltweit zwischen den autoritären Populisten und Diktatoren wie Trump, Putin und Xi Jinping und Europa als letzte Bastion der Freiheit und liberalen Demokratie. Trump sei ein böser Putinist und verrückt geworden, weil er mit Russland den Ukraine-Krieg auf diplomatischem Wege beenden wolle. Plötzlich sei die Politik der USA jetzt auch imperialistisch wie die Russlands. Europa müsste nun zusammenstehen und das größte Aufrüstungsprogramm seiner Geschichte vollbringen, um unsere Sicherheit, Demokratie und Freiheit an vorderster Front in der Ukraine zu verteidigen. Der von vielen Linken gefeierte Gregor Gysi kennt übrigens auch keine Klassen mehr, sondern nur noch Demokraten. Er spricht sich sogar für eine Einheitsfront von Linken, Gewerkschaften bis hin zu Kapitalisten und CSUlern aus, um unsere Demokratie und Freiheit gegen innere und äußere Feinde zu verteidigen. Damit ihr mich nicht falsch versteht, ja, Trump steht für eine reaktionäre, rassistische und neoliberale Politik sowie eine brutale Durchsetzung US-imperialistischer Interessen. Die Ukraine wird von den USA erpresst und auf den Status einer abhängigen Marionette herabgewürdigt. Aber die Politik Trumps stellt keinen Bruch mit der bisherigen imperialistischen Politik der USA oder des Westens dar, sondern setzt sie nur mit einer knallharten Offenheit fort. Wer glaubt, dass es jemals in der Ukraine oder in der Konfrontation zwischen kapitalistischen Staaten um höhere Werte oder um ein Gut gegen Böse ging, der hat jeden Bezug zur Wirklichkeit verloren. Kapitalistischen Staaten geht es immer vor allem um die Durchsetzung der ökonomischen Interessen ihrer Reichen und Konzerne. Den USA und der Europäischen Union ging es im Ukraine-Krieg nie um die Verteidigung der Demokratie oder des Selbstbestimmungsrechts der Ukraine. Es geht ihnen um geopolitische Vorherrschaft, Zugang zu Rohstoffen, billigen Arbeitskräften und Absatzmärkten sowie die Schwächung ihres geopolitischen Konkurrenten Russlands. Dieses Ziel ist jetzt erreicht und da die militärische Lage für die Ukraine nun aussichtslos ist, wollen die USA diesen Krieg schnell beenden und alle Kräfte auf ihren Hauptfeind konzentrieren, China. Dafür braucht es auch ein hochgerüstetes Europa, an dem der militärisch-industrielle Komplex in den USA auch prächtig verdienen wird. Schon unter Joe Biden war die Ukraine de facto eine abhängige Marionette des Westens und vor allem der USA. Unter dem Eindruck der hohen Verschuldung gegenüber westlichen Kreditgebern musste die Ukraine einer brutalen neoliberalen Privatisierungswelle und Ausplünderung der eigenen Bodenschätze durch westliche Konzerne zustimmen, während der Sozialstaat und die Rechte von Arbeitern zerschmettert wurden. Der Unterschied zu Joe Biden ist, dass Trump diese imperialistische Politik nicht mit moralischen und blumigen Worten schön verpackt, sondern ganz offen die ökonomischen Interessen des US-Imperialismus vertritt. Trump und Biden, die Demokraten und Republikaner, vertreten jeweils andere Fraktionen des US-Kapitals mit unterschiedlichen Strategien. Aber am Ende vertreten sie beide Kapitalinteressen und nicht irgendwelche abstrakten Werte. Man kann Trump immerhin fast schon dankbar sein für diese brutale und erfrischende Ehrlichkeit im Gegensatz zur liberalen Heuchelei. An alle peinlichen linksliberalen NATO-Stiefellecker und edlen Kreuzritter der westlichen Freiheit. Wo waren diese Werte eigentlich in den letzten Jahren, als Israel mit deutscher und amerikanischer Unterstützung Zehntausende Palästinenser in Gaza und der Westbank abgeschlachtet und vertrieben hat? Wo ist eure Freiheit, wenn deutsche Polizisten auf Palästina-Aktivisten einprügeln und der Staat Kritik an Israel zunehmend mundtot macht? Wo ist sie, wenn in der Ukraine Kommunisten und Linke, die sich für den Frieden einsetzen, oder junge Männer aus der Arbeiterklasse, die nicht für einen sinnlosen Krieg sterben wollen, vom ukrainischen Staat gejagt und in den Knast gesteckt wurden? Wo waren die europäischen Werte in den letzten Jahren, als die Europäische Union Zehntausende Geflüchtete im Mittelmeer ersaufen ließ? Wo waren eure Werte, als der NATO-Partner Türkei immer wieder mit seinen islamistischen Schlechtern die Kurden in Syrien und Irak angriff? Wo waren sie, als der westliche Verbündete Saudi-Arabien die Zivilbevölkerung im Jemen mit deutschen Waffen in die Steinzeit zurückbombte und aushungern ließ? Diese kollektive Psychose des grünliberalen Lagers, die kapitalistische Welt wie in einem Herr-der-Ringe-Film im Kampf zwischen Gut und Böse einzuteilen, ist nicht nur realitätsfremd, sondern auch brandgefährlich. Denn wer gegen das Böse kämpft, der kann mit ihm keinen Frieden und keine Kompromisse schließen. Es kann nur ausgemerzt werden. Und der edle Zweck heiligt jedes Mittel, notfalls auch einen dritten Weltkrieg. Im Namen der Freiheit und der Demokratie sollen wir im Gleichschritt in den Abgrund marschieren. Doch die Freiheit, die Sie meinen, ist die Freiheit, einiger weniger Reicher auf eure Kosten noch reicher zu werden, während ihr als billiges Kanonenfutter an der Front für ihre Profite verheizt werden sollt. Also lasst euch nicht verarschen. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.